miss the water if you want. It's yeah, they've got it so precise down to an arc. Miss the water if you want. It's yeah, they've got it so precise down to an arc. Miss the water if you want. It's, yeah, they've got it so precise. Können Sie mir Ihre Angstzustände mal beschreiben? Ich weiß, als würde ich Panik ohne jeden anfängt zu tanzen. Zwei Phobos versuchen ihn herunterzuziehen. Er wehrt sich. Schließlich stehen die Phobos auch auf der Mauer und wollen ihn mal festgehen. Er bleibt in eine Richtung. Die Phobos schreien an, oder wir schießen. Wie sah der Mann aus? Friedlich sah er aus. Ja, sehr friedlich. Wie war sein Name?